Heut kommst mir nicht aus, heut muss er dich kriegen, heut locke der auch wie ein Vogel, zu mir hinauf über 96 Stirn in Zimmerkabinett und Kuchel. Heut brennen mir Kerzerl im pumperten Blut, heut war ich schon zweimal beim Scherenschleifer dort, der hat mir die Messer frisch geschliffen. Heut spare ich keinen Aufwand, heut wird operiert und nachher kommst du runter zum Donaukanal, von wo dich das Wasser nach Alwan entführt und ich wasch mein finsterer Unschuld. Morgen werden sie es dann lesen und durchs Radio hören. Schon wieder ein Madel verschwunden in Wehren. Und jeder blaubert vom Bau des Sterns, sitzt solid in Café bei einem Gestreckten. Doch heute bleibt heute und da gibt's kein Pardon, a Kerzen, a Frau und a Messer. In so einer Gesellschaft, da ist man nicht zu trauen, da reit mir ein kohlschwarzer Käfer.